Erst wenn sie bei sinkender Sonne am Arm eines jüngeren Bruders oder einer kleinen Schwester ins Haus zurückkehren und das Kind sagt, »Ach, heute war es schön draußen«, dann antworten sie wohl, »Ich habe es wohl gemerkt, dass es schön war. Lulu wollte gar nicht stillsitzen.« Ich kannte einen solchen Menschen, für den das Leben eine der grausamsten Martern war, die sich denken lassen. Er war ein Bauer, der Sohn eines Pächters aus der Normandie. Solange Vater und Mutter lebten, wurde einigermaßen für ihn gesorgt, so daß er nur an seiner entsetzlichen Blindheit zu tragen hatte. Aber seit die Alten tot waren, begann sein Martyrium. Eine Schwester nahm ihn zu sich, aber jedermann im Hofe behandelte ihn wie einen Bettler, der anderer Leute Brot aß. Keine Mahlzeit verging, bei der man ihm nicht seine Nahrung mißgönnte, ihn Faulenzer und Klette schalt, und trotzdem sein Schwager sich seines Erbteils bemächtigt hatte, gab man ihm kaum so viel Suppe, dass er nicht verhungerte. Sein Gesicht war ganz fahl, zwei große weiße Augensterne waren wie Oblaten hineingedrückt. Er blieb gleichgültig gegen die Scheltworte und so in sich gekehrt, dass man nicht wußte, ob er sie überhaupt empfand. Er hatte ja auch nie ihr Gegenteil kennengelernt. Seine Mutter hatte ihn immer etwas unsanft behandelt und liebte ihn nicht eben sehr, denn auf dem Lande gilt alles, was unnütz ist, für schädlich, und die Bauern täten es am liebsten den Hühnern nach und brächten, wenn sie könnten, alle Gebrechlichen um. Sobald er seine Suppe herunter hatte, stand er auf und setzte sich. Im Sommer vor die Haustür, im Winter an den Ofen, und von dort rührte er sich nicht mehr bis zum Abend. Er blieb ohne Gebärden, ja ohne Bewegungen sitzen, nur seine Augenlider durchlief oft ein nervöses Zucken, während sie über seine weißen Augäpfel herabfielen. Hatte er Geist, Verstand und deutliches Lebensbewusstsein? Diese Frage legte sich nie einer vor. So ging es einige Jahre lang. Doch sein Stumpfsinn und mehr noch seine absolute Unbrauchbarkeit erbitterten schließlich seine Angehörigen, und er wurde bald zur Zielscheibe des Spottes, zum Märtyrer Popanz, zur willkommenen Beute der angeborenen Niedertracht und barbarischen Freude seiner brutalen Umgebung. Alle Possen, die seine Blindheit ermöglichte, wurden mit ihm angestellt. Und um sich für das, was er aß, bezahlt zu machen, trieben seine Anverwandten während der Mahlzeit ihren Spott mit ihm und foppten ihn zum Vergnügen der Nachbarn und zur Qual für den Wehrlosen. Alle Bauern aus der Nachbarschaft erschienen zu diesen Belustigungen. Man sagte sich von Tür zu Tür Bescheid, und die Küche des Pachthofes war jeden Tag gedrängt voll. Zunächst setzte man einen Hund oder eine Katze auf den Tisch vor den Teller, aus dem der Unglückliche seine Fleischbrühe löffelte. Das Tier, das die Schwäche des Essers bald heraus hatte, kam sachte herangeschlichen und schleckte in stillem Behagen mit, bis ein zu lautes Zungenschnalzen die Aufmerksamkeit des armen Teufels schließlich erregte. Dann machte es sich behutsam davon und wich dem Löffel, mit dem der Blinde planlos vor sich hinschlug, ohne viel Mühe aus. Lautes Gelächter, Gedränge und Getrampel der Zuschauenden, die dicht gedrängt an den Wänden standen, folgte dieser Prozedur, während der Gefoppte, ohne ein Wort zu sagen, wieder zu essen begann und mit der vorgehaltenen Linken seinen Teller beschützte und verteidigte. Dann gab man ihm Pfropfen, Holz, Blätter und schließlich Dreck zu essen, was er nicht unterscheiden konnte. Und schließlich, da auch das langweilig wurde und die Späße nicht mehr zogen, begann der Schwager in seiner Wut, dass er ihn ernähren musste, ihn mit Püffen und Schlägen zu traktieren und lachte über die vergeblichen Anstrengungen des Unglücklichen, die Schläge zu parieren oder hinauszugeben. Daraus wurde dann ein neues Spiel, das Maulschellenspiel. Ochsen und Pferdeknechte, Mägde, alles zog ihm fortwährend die Hände durchs Gesicht, und seine Lider zuckten dann noch heftiger. Er wußte nicht, wohin er sich vor ihnen retten sollte, und ging darum immer mit vorgestreckten Armen, damit ihm keiner zu nahe käme. Endlich zwang man ihn zu betteln, an Markttagen stellte man ihn auf die Straßen, und sobald das Geräusch von Schritten oder das Nahen eines Wagens hörbar ward, mußte er seinen Hut ziehen und sein »Bitte um ein kleines Almosen« herbeten. Aber der Bauer ist knickerig, und so vergingen oft Wochen, wo er nicht einen Sou heimbrachte. Seitdem wuchs der Hass gegen ihn ins Grenzenlose, Erbarmungslose, und dies war sein Tod. Einmal im Winter, als die Erde dicht verschneit und es mörderisch kalt war, führte ihn sein Schwager am frühen Morgen weit fort auf eine Landstraße, wo er um Almosen betteln sollte. Dort ließ er ihn den ganzen Tag über stehen, und als es Nacht wurde, erklärte er seinen Leuten, er hätte ihn nicht wiedergefunden. »Nee«, setzte er hinzu, »um den brauchen wir uns keine Sorge zu machen. Es wird ihn schon einer mitgenommen haben, wenn ihm kalt war. Iwo, der ist nicht draufgegangen. Der wird morgen schon wieder kommen und seine Suppe wollen.« Er kam aber nicht wieder. Stundenlang hatte er gestanden und gewartet. Dann, als er fühlte, dass er erfrieren würde, war er blindlings darauf losgegangen. Er konnte den verschneiten Straßenzug unter der Schneedecke nicht erkennen und stürzte in verschneite Gräben, arbeitete sich wieder hoch und suchte stillschweigend nach einem Hause. Aber der eisige Schnee durchkältete ihn allmählich immer mehr, und als ihn seine schwachen Beine nicht mehr tragen konnten, setzte er sich mitten auf einen Acker, von dem er nicht mehr aufstand. Bald hatten die weißen Schneeflocken ihn ganz zugedeckt. Sein steif gewordener Körper verschwand unter ihrer dichten Decke, die sich beständig erhöhte, und bald verriet nichts mehr die Stelle, wo der Leichnam lag. Seine Verwandten stellten zum Scheine Nachforschungen an und suchten 8 Tage. Sie weinten sogar. Aber der Winter war rau, und es taute erst spät. So fand sich vorderhand nichts. Als die Pächtersleute eines Sonntags zur Messe gingen, sahen sie, wie ein großer Rabenschwarm unablässig über der Ebene kreiste und sich dann wie eine schwarze Regenwolke auf einen bestimmten Fleck niederließ, wieder aufflog und immer wieder zurückkehrte. Die Woche darauf waren sie immer noch da, die unheimlichen Vögel. Der Himmel war schwarz von ihrem Gewimmel, als wären sie von allen 4 Winden zusammengeflogen. Sie ließen sich mit lautem Gekrächz auf den glänzenden Schnee nieder, wühlten hartnäckig darin herum und befleckten ihn eigentümlich. Ein Bursch lief hin, um nachzusehen, was sie da machten, und entdeckte den Kadaver des Blinden. Er war zerhackt und schon halb aufgefressen. Seine weißen Augapfel waren von den gefräßigen Schnäbeln herausgehackt. Und jedes Mal, wenn ich die Lebensfreude der ersten Sonnetage spüre, kommt mir diese trübe Erinnerung und der wehmütige Gedanke an diesen Enterbten des Lebens wieder, dessen schauerlicher Tod für alle, die ihn kannten, eine Erlösung war. Ende von Der Blinde. Aufgenommen von Markus Wachenheim. Der Löw ist los, von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Didier. Der Löw ist los, von Kurt Tucholsky. Am 6. Juli dieses Jahres beschloss der Löwe Franz Wüstenkönig aus dem großen Raubtierhaus des Berliner Zoologischen Gartens für der nicht mehr mitzumachen. Er brach aus. Das machte er so, dass er gelegentlich der Reinigung seines Käfigs durch den Oberwärter Pfleiderer in den Nebenkäfig gescheucht, das Schließen der Verbindungstür durch Dazwischenklemmen seines Schweifendes geschickt verhinderte, die Reinigung abwartete, sich dann mit Gebrüll Nummer 3 auf den ahnungslosen Pfleiderer stürzte, diesen über den Haufen rannte und durch die offenstehende Käfigtür das Weite suchte und fand. »Der Löw ist los!« Dieser Schreckensruf verbreitete sich einem Lauffeuer gleich in den Wandelgängen unseres geliebten Zoologischen Gartens. Die Aufregung der Besucher war unbeschreiblich. Viele ließen in der Eile ihr Bier stehen, ohne zu zahlen. Und noch lange nach diesen Ereignissen sah man an den Restaurants des Zoo die Kette der ehrlichen Berliner anstehen, die ihre schuldige Zeche begleichen wollten. Kinderwagen fielen um und ergossen ihren schreienden Inhalt auf die Wege. Ältere Damen, die sonst nur mühsam einher schluchzten,

da rückte es heran, und das Erstaunliche geschah, dass sich der Löwe Franz Wüstenkönig, der Beherrscher der Tiere, die Majestät der Fauna, PP, ruhig abführen ließ, in seinen Käfig zurück, in das große Raubtierhaus des Zoologischen Gartens. Und als die Tür hinter ihm zugeklappt war und ihn der Oberwärter Pfleiderer vorwurfsvoll angeschnupft hatte und als sich der ganze Schwarm verlaufen, da senkte der enttäuschte Löwe den Schweif, den er bis dahin glorios nach oben getragen hatte, streckte sich still der Länge lang hin und sagte mit Wärme und Überzeugung: Nie wieder. Ende von Der Löw ist los. Aufgenommen von Didier in Berlin. Das Elternhaus von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Elternhaus von Kurt Tucholsky. »Ich habe Ihnen das Giraffenhaus gezeigt«, sagte unser Führer, »und das Raubtierhaus und das Vogelhaus. Wir kommen nun zu dem Elternhaus.« Lärm empfing uns. Wir traten an das erste Gitter. »Sie sehen hier«, sagte der Führer, »die gemeinen Hauseltern, Parentes, Communes, Domestici, sie sind weit verbreitet, harmlos und vererben alle ihre Eigenschaften.« Hinter dem Gitter saßen an einem Tisch Vater und Mutter. Er trug eine hohe, steife Hausmütze mit einer Quaste, er rauchte eine lange Tabakspfeife und las im Zeitungsblättchen. Die Mutter stopfte Strümpfe, dass die Nadeln klapperten. Kinder von vielerlei Altern krabbelten im Zimmer herum. Das Älteste hatte eine Brille auf der Nase und lernte aus einem Buch. Zwei Mädchen nähten Puppenkleider, ein Junge baute unter dem Tisch eine Steinbaukastenburg, und das Jüngste steckte einen standhaften Zinnsoldaten in den weit geöffneten Mund. Von Zeit zu Zeit erhob der Vater den Kopf und sagte, ohne hinzusehen, »Eduard, tu das nicht!« und las weiter. Und die Mutter sagte dann, »Aber Papa, lass doch die Kinder!« worauf alles seinen ungestörten Fortgang nahm. Wir schritten zum nächsten Gitter. »Dies«, erklärte der Führer, »sind die Eltern mit der Affenliebe. Parentes semiarum modo amantes.« Zunächst sahen wir nur die Eltern. Sie standen um irgendetwas herum, was zunächst verborgen blieb, und schützten es mit ihren Armen und drückten daran umher. Dann traten sie auseinander, und es zeigte sich ein dickes, kugelrundes Kind von vielleicht 8 Jahren, das kaum war es frei, an den Tisch ging und dort alles Geschirr mit einer jähen Handbewegung herunterfegte. Krach! Aber schon stürmten die besorgten Eltern herbei und schlossen das Kind unter Jubelrufen erneut in ihre gerührten Arme. »Nein, wie selbstständig es schon ist«, sagte der Vater. »Hast du gesehen, wie flink es zupackt?«, sagte die Mutter. Das Kind prustete. Ob vor Lachen oder weil es husten musste, wussten wir nicht. »Ach«, machten die Eltern und packten es in ein Bett. Aber da stand es auf und lief durch die Tür in einen hinteren Raum. Die Eltern lockten. »Kunochen! Na, Kunochen! Kuno, komm doch! Du kriegst Schokolade!« Kuno blies ihnen etwas und wir gingen weiter. »Wir kommen nunmehr«, sagte unser freundlicher Führer, »zu den Nationaleltern. Parente, Furore, Teutonico, Affecti. Aber treten Sie nicht so nahe heran, Sie könnten sich verletzen.« Eine Kugel kam geflogen, hoch über unsere Köpfe hinweg. Sie kam aus einem schwarz-weiß-rot angestrichenen Blasrohr, das ein feldgrau gekleideter Junge mit Brille eben absetzte. »Friedrich Wilhelm«, donnerte eine Männerstimme. »Adalbert, Hans Oskar.« »Rums«, machte es in der Stube, und schnurgerade ausgerichtet standen 3 Jungen wie die Orgelpfeifen da. Der Vater betrat die Szene, ein Kreis von mächtigen Dimensionen, furchtbar anzuschauen. Er nagte an einem ungeheuren Speckbrot. Als er es verschluckt hatte, war er wie steinerner Grimm anzuschauen. Er schrie, »Disziplin! Nur der Kadavergehorsam kann's machen!« »Nieder mit allen Nichtdeutschen!« piepste der Jüngste. »Schweig, bevor ich dich frage«, rief der Vater in erschrecklichem Bass. »Aber hast's brav gemacht.« Und dann die Hände in den Hüften. »Ich habe gestern wieder ein Buch in der Kinderstube gefunden. Wenn mir das noch einmal vorkommt, Bleisoldaten spielen sollt ihr, Griffe kloppen, Felddienstübungen machen zur Ertüchtigung der Jugend. Mama geht als Krankenschwester mit. Ein Buch. Rasselbande, Potz, Schwerebrett, Höllendünner.« Wir konnten ihn noch hören, während wir schon weitergingen. »Jetzt kommen wir«, erklärte der Führer, »zu den modernen Reformeltern Parentes Principis Onerati.« In sackähnliche Reformgewänder gehüllt, saß hinter diesem Gitter ein sonderbarer Verein. Geschlechter waren nicht zu unterscheiden. Nur an den etwas helleren Fingern konnte man die weiblichen Familienangehörigen vage ahnen. Aber auch dies schien zu täuschen. »Charlotte Elisabeth«, säuselte ein Mitglied, anscheinend die Mutter. »Du hast heute wieder Äpfel aus der Speisekammer entwendet. Das Eigentum ist heilig, weil wir es uns erarbeitet haben. Willst du dein Unrecht mit mir betrachten?« »Ja, Mama«, sagte Charlotte Elisabeth. »Charlotte Elisabeth, siehst du dein Unrecht ein?« »Ja, Mama«, sagte Charlotte Elisabeth. »Charlotte Elisabeth, wer sein Unrecht einsieht, der bereut es schon. Bereust du dein Unrecht?« »Ja, Mama«, sagte die Äpfel-Charlotte. »Ich entsühne dich, mein Kind.« »Paul«, schrie die Mama. Paul hatte dem Schaukelpferd den Schwanz ausgezogen und war damit beschäftigt, ihn sich zum Skalp aufzuputzen. »Paul«, sagte die schon wieder gefasste Mutter, »auch Schaukelpferde fühlen wie du den Schmerz.« Da aber war es mit unserer Fassung zu Ende und frohe Wallfahrten wir weiter. »Hier sehen Sie«, sagte unser Führer, »die alleinstehende Hausmägere, Mater Terribilis.« Hurr, wie sauste da hinter dem Gitter jemand durch die Stube. Laut knallten die Türen und wir hörten einen schrillen Sopran. »Marie! Marie! Hab ich Ihnen nicht schon tausendmal gesagt, dass die Staublappen nicht in die rechte Schublade gehören? Marie! Wo ist mein Schlüsselkorb? Marie! Der Korb! Wo ist Bubi? Marie! Wo ist das Kind? Das Kind! Der Korb!« Und aus einer Ecke kroch, mit totentraurigen Augen, ein kleines, verwahrlost aussehendes Geschöpf. Ein Kind. Nein, ein Opfer. Wir gingen weiter. »Hier«, sagte der Führer lächelnd, »muss ich die Herrschaften bitten, den Mann nicht zu necken. Es ist das, der kleine Haustyrann, Pater Tyrannicus.« Nein, wir neckten nicht. Schade. Einem Gockel gleich stellste dort ein Herr der Schöpfung herum und warf von Zeit zu Zeit wütende Blicke auf ein kleines Mädchen, das verschüchtert am Tisch saß. »Papa ist heute wieder so schlechter Laune«, flüsterte die Kleine. »Wer spricht, wenn ich im Zimmer bin?« grollte der väterliche Fürst. Sie verstummte, und er stapfte weiter umher und war sieghaft anzuschauen, wenngleich er Filzpantoffeln trug. »Zum Schluss gelangen wir«, sagte der Führer vor dem nächsten Gitter, »zu der Syndetikon-Familie. Sie kommt nur in Rudeln vor und kann auch bei Todesgefahr nicht auseinandergerissen werden. Man erzählt sich wunderbare Geschichten von ihrer Abhängigkeit. Ihre Angehörigen schätzen einander wenig, hocken aber dessen ungeachtet stets zusammen. Sehen Sie.« Wir sahen. Hinter dem Gitter saßen ungefähr 8 Personen und gähnten. »Die kleine Ellen erwartet mich um 10«, sagte der Älteste und zog ungeduldig, aber heimlich seine Taschenuhr. »Wie gern ging ich heute ins Theater«, flüsterte die erwachsene Tochter. »Uah«, machte die 15-Jährige, »ist das bei euch langweilig?« Dabei gehörte sie doch mit dazu. »Auf der Straße ist heute große Schlacht zwischen den Blauen und den Schwarzen«, sagte der Gymnasiast. Und als alle etwas gesagt hatten, sah sich der Vater im Kreise um und sprach: »Ich weiß mir nichts Schöneres, als wenn ich so alle meine lieben Kinder um mich versammelt habe. Nicht wahr, Kinderchen?« »Oh ja, ja«, gähnten alle. Und dann gingen wir. »Sagen Sie«, fragte ich, während wir hinausschritten, den Führer, »Sie haben uns da nun so viel gezeigt, aber wie soll ich mich ausdrücken?« »Sie meinen, ob es nicht auch vernünftige Eltern gibt?« »So etwas Ähnliches wollte ich allerdings sagen.« »Kommen Sie«, sagte er ruhig und zog mich an der Hand aus dem Elternhaus fort in den Park. Der Abend dämmerte, die Bäume rauschten im Winde. »Kommen Sie«, sagte er, und wir gingen, bis wir an ein kleines weißes Häuschen kamen. Wir schlichen uns heran und wurden nicht gesehen und nicht gehört. Vor dem Haus saß ein blondes, junges Weib mit ungemein lustigen Augen. Vor ihr im Sande raffte ein kleiner Junge seine Spielsachen zusammen. Er hatte einen frech gedrehten Haarbusch auf dem Kopf und einen kleinen, dicken Bauch. Er schnaufte erschrecklich, weil er so viel zu tun hatte. Die junge Frau ging ins Haus. »Peter«, rief sie, »Peter«, und Peter wackelte aufjuchzend hintendrein. Ich sah den Führer an. Er nickte. »Das sind meine«, sagte er leise. »Die werden nicht eingesperrt.« Ende von »Das Elternhaus«, aufgenommen von Markus Wachenheim. Die entflohene Blume von Kurt Laßwitz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die entflohene Blume von Kurt Laßwitz. Eine Geschichte vom Mars. »Was fehlt dir denn, mein Duckchen?« sagte die kleine Haar. »Willst du mehr Sonne haben, oder soll ich dir ein Wölkchen vorziehen?« Haar sprach nicht zu einem anderen Kinde oder zu ihrer Puppe, sondern zu einer Pflanze, die mit dunkelroten Blättern und zwei radförmigen Blüten, größer als Haars Kopf, in ihrem Zimmer stand. Diese Pflanze hieß Duckchen. Sie wiegte die Stiele ihrer Blätter und Blüten anmutig hin und her und ließ dabei sangartige Töne vernehmen. Und nun verstand H., was die Blume ausdrücken wollte. Duckchen und das kleine Mädchen wohnten nämlich nicht auf der Erde, sondern auf dem Planeten Mars. Dort sind die Bewohner, die Martier, ebenso wie die Pflanzen schon viel weiter fortgeschritten als hier auf der Erde. Die Martier wissen längst, dass die Pflanzen auch beseelte und fühlende Geschöpfe sind und haben gelernt, ihre Bewegungen und Töne zu verstehen, durch die dort die Pflanzen sprechen vermögen. »Ich bin traurig«, sang die Pflanze, »ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, aber ich war doch eine freie Bergpflanze und bin nun hier gefangen. Ihr habt mich hinweggenommen aus der Blumenschlucht, wo ich mit meinen Verwandten wohnte, und nun ist meine Blütenzeit wieder da. Meine Blüten wollen sich ablösen und ins Freie fliegen, um sich dort ins Erdreich zu setzen und neu zu wurzeln. Aber Duckchen, ich hab mich doch so sehr gefreut, dass ich dich endlich bekam. Nein, ich kann deine Blüten nicht herauslassen, aber ich will dir frische Erde hersetzen, dass sie wurzeln können. »Nein, Haar, das würde mir nichts nützen. Sie müssen ins Freie, und wenn du mich nicht hinauslässt, so müssen sie ohne deine Erlaubnis fortfliegen.« »Das dulde ich nicht, Duckchen. Fenster und Türen sind geschlossen. Aber ich will dir gleich frischen Boden verschaffen. Sei nur brav.« Haar lief hinaus. Nach längerer Zeit kehrte sie zurück, gefolgt von ihrem um 3 Jahre älteren Bruder Hai, der eine große Kiste mit Erde herbeischleppte. Während er noch beschäftigt war, diese durch die Tür zu schaffen, vernahm er plötzlich, dass Haar einen Schrei ausstieß, und über ihn hinweg flatterte es wie 2 große, gelb und grün leuchtende Vögel. Es waren die Blüten von Duckchen, die sich inzwischen abgelöst hatten. Sie flogen mit dem abgelösten Ende des Kelches voran, die Luft zerteilend, und wirbelten aus sich selbst, so daß ihre steifen, schräg gestellten Blütenblätter wie eine Schraube wirkten und ihre langen Staubfäden hinterherzogen und als Steuer dienten. Das ging um so besser, als auf dem Mars die Schwerkraft nur 1/3 so groß ist wie auf der Erde. Haar begann zu weinen, aber der Bruder hatte schon den Kasten hingestellt und rief, »Komm, schnell, Haar! Wir fangen sie wieder ein. Mein Kletterauto mit dem ich eben aus der Schule kam, steht noch fix und fertig draußen. Komm, wie du bist, es ist alles drin, was wir brauchen.« Eilendst stürmten die Kinder in das Fahrzeug. Hai lenkte, Ha saß neben ihm. Das Haus lag, wie alle Privathäuser der Martier, fern von den großen Geschäftsstraßen im Freien zwischen Parkanlagen. Die Blüten waren freilich nicht mehr zu sehen, aber Hai tröstete die Schwester. »Ich weiß, woher die Pflanze stammt, dahin fliegen die Blüten unbedingt, in das Bergloch auf der Wüste Burr.« Hai vermied die großen Industriebezirke des Mars und lenkte das Auto nach der Grenze der bewohnten Niederung, wo sich steil die kahlen Felsen erhoben, die zur Hochebene der Wüste Burr hinaufführten. Es war ein merkwürdiges Ding, das Kletterauto. Räder hatte es nicht. Am ehesten hätte man es mit einem riesigen Insekt vergleichen können, das die stattliche Länge von 3 Meter besaß. Denn es lief auf 3 Paar Beinen und galoppierte darauf über die Ebene viel schneller als ein Rennpferd. Es brauchte dazu keine gebahnten Wege. Auch jetzt, als es den felsigen Abhang des Gebirges hinaufklomm, kletterte es mit seinen 6 Beinen schnell und sicher in die Höhe. Zuletzt aber kam eine fast senkrechte Felsmauer, die ein Alpinist nur mit großer Mühe und mit Hilfe des Seils bewältigt hätte. Aber auf einen Handgriff Hais richtete sich das Auto auf den Hinterbeinen empor, während der schaukelartig herabhängende Sitz sich von selbst einstellte. Die langen Vorderbeine vorstreckend schritt es auf die Wand zu, wo es sich mit den Fußenden festsaugte, in die Höhe zog und dann mit den übrigen Beinen sich ebenso festhielt und aufwärts schob. So kletterte es wie eine Wespe an der Wand empor. Nun war die Hochebene erreicht und es ging wieder im Galopp vorwärts, bis Hai vorsichtig vor einer tiefen, trichterförmigen Einsenkung Halt machte. Steil senkte sich hier der Boden, in bunten Farben leuchteten die Wände der Senkung. Die Reisenden befanden sich vor einer der Pflanzenoasen der Wüste Burr, in denen sich das ganze Jahr hindurch Feuchtigkeit sammelte und hielt. »Hier unten wohnen die Duckchen«, sagte Hai. »Die Blüten haben wir natürlich überholt, ohne sie zu sehen, da sie sehr hoch geflogen sind. Aber ehe wir hinunterkommen, werden sie schon anlangen und sich festsetzen, denn sehr lange halten sie es in der Luft nicht aus. Wir können auch nur ein kleines Stück mit dem Auto hinab, dann fängt das dichte Gebüsch an, und wir müssen zu Fuß klettern. Ich kenne den Platz. Wir waren voriges Jahr mit unserem Naturlehrer hier.« »Ach«, rief H., »als du die essbaren Steine mitbrachtest, die will ich auch suchen. Die schmeckten zu gut. Wir wollen sehen.« Am Gebüsch angelangt verließen die Kinder den Wagen und kletterten zwischen Sträuchern und Steinen abwärts. An einer Stelle zeigte sich eine Felsspalte. »Hier geht's hinein«, sagte Hai lächelnd. »Zu den Duckchen?«, fragte Ha. »Nein, zu.« Hai machte eine Pantomime, als stecke er etwas in den Mund. »Esssteine! Ach, bitte, bitte!« Die Spalte erweiterte sich zu einer geräumigen Höhle, die von oben her Licht erhielt. Hai suchte an den Seitenwänden, dann brach er eine Platte des mürben, schieferartigen Gesteins ab. »Da«, sagte er, »du musst es in kleine Stücke zerbrechen.« Ha griff eifrig zu. »Oh, fein, fein, herrlich schmeckt das. Woher kommt der Stein?« Vor vielen Millionen Jahren wuchsen hier große Wälder mit vielen, vielen Blüten. Dort legten zahllose Bienen große Vorratskammern von süßen Saft an. Später wurden die verschüttet, es kamen die trockenen Wüstenzeiten, der Saft wurde fest und erhielt sich. Er ist sozusagen versteinerter Honig. Die Geschwister erquickten sich an den Steinen und sammelten eine reichliche Menge. Dann kehrten sie in die Senkung zurück und stiegen weiter hinab. Hai hatte eben eine rotleuchtende Stelle vor ihnen, die Blumenschlucht, als den Standplatz der Duckchenpflanzen bezeichnet, Da rief H., sich umblickend, plötzlich: »Sieh, was von dort oben herabfliegt. Sind das nicht?« »Gewiß, das sind unsere Blüten. Warten wir, bis sie vorüber sind.« »Aber da unten, was ist denn dieses Graue, das da hervorkriecht?« Hai starrte hin. Vom Grunde des Trichters her schob sich eine graue Masse und zog sich um die ganze Einsenkung wie ein schlangenförmiger Wulst herum. Von dort wälzte sie sich höher und höher. »Um Gottes Willen«, stöhnte Hai. Er griff Haas Hand und zog sie nach sich. »Nach oben, so schnell uns die Füße tragen!« »Was ist, was ist?« »Der Tiefenwurm. Es kann nichts anderes sein. Wenn er uns einholt, sind wir verloren. Wir müssen das Auto erreichen.« Es gab keine Zeit zu Erklärungen. Beide rannten, so schnell sie konnten, den Abhang hinauf. Aber schneller noch war der Tiefenwurm. Zu gewissen Zeiten quellen vom Grunde des Bergkessels her Nebel empor, mit Gasen vermischt, die der Mensch nicht einatmen kann, ohne zu ersticken. Da sie ähnlich einer riesigen Schlange am Abhange hervorkriechen, nannte man sie Tiefenwurm. Hai hatte zwar davon gehört, glaubte aber, dass sie nur am frühen Morgen aufstiegen. Näher rückte die Masse. »Ich kann nicht mehr«, rief H. Sie stürzte. Hai versuchte, sie auf den Arm zu nehmen. »Nur noch ein paar Meter, dann sind wir am Auto.« Er warf einen Blick rückwärts. Da wehte es heran, eisig. Jetzt war es da. Zwei Schritte noch, da brach er mit der Schwester zusammen. Der Tiefenwurm kroch über die Kinder hinweg. Wenige Minuten später war die Stelle wieder frei. Der Nebel erreichte den Rand der Einsenkung und verlor sich unschädlich in der Wüste. Die Kinder lagen bewusstlos nahe ihrem Kletterauto. Aber seltsam, ihre Gesichter waren völlig bedeckt, jedes von einer großen, dichten, gelb und grün schimmernden Haube. Jetzt bewegten sich diese Hauben, sie lösten sich ab. Die Kinder begannen wieder zu atmen. Jetzt schlugen sie die Augen auf. Sie waren gerettet. Die fliegenden Duckchenblüten hatten die Kinder bemerkt und die Gefahr, in der sie schwebten. Den Pflanzen schadete der Tiefenwurm nicht. Im Gegenteil, sie gedeihen gerade in diesen Gasen. Da hatten sich die Blüten im rechten Augenblick auf die Kinder gestürzt und ihre Gesicht bedeckt und geschützt, so daß sie nur den heilsamen Duft der Blüten atmeten. »O, ihr lieben Blüten, du liebes, liebes Duckchen«, sagte H., als sie zur Besinnung kam, »ihr habt uns gerettet, und wir wollten euch fangen. Nein, nie wieder wollen wir einer Pflanze die Freiheit rauben, das verspreche ich euch«, sagte Hai. »Habt Dank, habt Dank.« Das Auto galoppierte mit den Kindern davon. Noch einmal winkten sie oben vom Rande der Schlucht. Die Blüten aber flogen hinab und siedelten sich fröhlich in ihrer Heimat an. Ende von »Die entflohene Blume« von Kurt Laßwitz. Das Kriegstagebuch von Georg Query, gelesen für LibriVox.org, von Dirk Weber, Rheinberg. Das Landsturmbataillon Weilheim zog aus, weit ins Russische hinein. Ich nahm am Bahnhof von dem alten Jugendfreunde Abschied. »Hans«, sagte ich zu meinem Lieblingskameraden, »Hans, vergiss nicht, ein Tagebuch zu führen. Deine Kinder werden einmal mit Stolz darin blättern.« Er sah mich mit einem bedauernden Lächeln an und klopfte heftig auf seinen linken Brustfleck, hinter dem sich eine pralle, viereckige Masse ohne weiteres als Notizbuch darstellte. Kaliber Schwartemagen. Er zog das Ding hervor und ließ die Unzahl seiner Blätter rauschen. 300 Seiten«, sagte er stolz, »da wird a bissel was hineinerlebt, das merkst dir. Da wirst Augen machen, wann ich's dir einmal unter die Nase halt.« Und fuhr ins Russische hinein, der Hans. Eines Tages kam er von Warschau in Heimatsurlaub. »Hans, was macht dein Bücherl?« »Was für a Bücherl«, gab er verdrossen zurück. »Na, das dicke Buch halt. Hast schon viel hineingeschrieben.« »Ja, ja.«

und wovon ich bei Tage, trotz allem Nachsuchen, keine natürliche Ursache finden konnte. Sodann, dass ich einmal mitten in einem harmlosen, unbedeutenden Traum plötzlich mit einem sonderbaren Schrecken erweckt wurde, wobei mein Blick zugleich auf einen hellen, länglichen Schein unweit der Kammertüre fiel, welcher nach einigen Sekunden verschwand. Weder der Mond noch ein anderes Licht kann mich getäuscht haben. Auch muß ich bemerken, daß ich bereits, ehe Kerners Buch in meinem Hause war, während eines ganz gleichgültigen Traums durch die grauenhafte Empfindung geweckt wurde, als legte sich ein fremder, harter Körper an meine Hüfte auf die bloße Haut. Ich machte damals nichts weiter daraus und war geneigt, es etwa einem Krampfe zuzuschreiben, woran ich freilich sonst nicht litt. Indes hat mir ein hiesiger Bürger, der ehrliche Balthasar Hermann, etwas ganz Ähnliches erzählt, das ihm vor Jahren im Haus widerfuhr. Herr Pfarrer Hochstetter ließ nämlich, so oft er mit seiner Familie auf mehrere Tage verreiste, diesen Mann, der ebenso unerschrocken als rechtschaffen ist, des Nachts im Hause liegen, damit es etwa gegen Einbruch und so weiter geschützt sein möge, und zwar quartierte er den Mann in jenes Zimmer auf der Gartenseite, worin nachher mein Bruder so vielfach beunruhigt wurde. Einst nun, da Hermann ganz allein im wohlverschlossenen Hause lag, die Magd schlief bei Bekannten im Dorfe und sich nur eben zu Bett gelegt hatte, fühlte er, vollkommen wach wie er noch war, mit einem Male eine seltsame Berührung an der linken Seite auf der bloßen Haut, als wäre ihm ein fremder Gegenstand, so rau wie Baumrinde, rasch unter das Hemd gefahren, wie um ihn um den Leib zu packen. Die Empfindung war schmerzhaft. Er fuhr auf und spürte nichts mehr. Die Sache wiederholte sich nach wenigen Minuten. Er stand auf und ging, ich weiß nicht mehr in welcher Absicht, auf kurze Zeit nach Haus, kam wieder und blieb ungestört für diese Nacht. Inzwischen haben auch die meinigen mehr oder weniger Auffallendes gehört. Ich kann vorderhand nichts tun, als mir den Kopf frei halten. Auch hat es damit keine Not. Bei Tage müssen wir uns Gewalt antun, um uns nicht lustig darüber zu machen. Bei Nacht gibt sich der Ernst von selbst. Vom 2. bis zum 6. September. Die Geisterindizien dauern fort, und zwar jetzt in verstärktem Grade. Am 2. dieses Monats, nach dem Abendessen zwischen 9 und 10 Uhr, als eben die Mutter durch den Hausöhring ging, vernahm sie ein dumpfes, starkes Klopfen an der hintern Haustür, die auf ebenem Boden in den Garten hinausführt. Ihr erster Gedanke war, es verlange noch jemand herein. Nur war das Klopfen von einem durchdringenden Seufzer gefolgt, der sogleich eine schauderhafte Idee erweckte. Man riegelte unverzüglich auf und sah im Garten nach, ohne irgendeine menschliche Spur zu entdecken. Auch Karl, mein ältester Bruder, dessen Zimmer zunächst an jener Tür ist, sowie Klärchen, meine Schwester, und die Magd hatten das Klopfen gehört. Meine Mutter, von jeher etwas ungläubig in derlei Dingen und bisher immer bemüht, sie uns auszureden, bekennt sich zum ersten Mal offen zu der Überzeugung, dass es nicht geheuer um uns her zugehe. Am 4. September, vor 10 Uhr abends, als wir schon alle uns niedergelegt hatten, kam Karl in meine Schlafstube hereingestürzt und sagte, er sei durch einen fürchterlichen Knall, ähnlich dem eines Pistolenschusses, der innerhalb seines Zimmers geschehen, erweckt worden. Wir untersuchten augenblicklich alles, doch ohne den mindesten Erfolg. K. behauptet, ohne alle besorglichen Gedanken sich zu Bett begeben zu haben, und will auf keine Weise meine natürlichen Erklärungsgründe gelten lassen, die ich von der eigentümlichen Reizbarkeit des Organismus beim Übergang vom Wachen zum Schlaf hernahm, sowie daher, dass wir übrigen, Wachenden, nichts hörten, unerachtet Kars Stube nur wenige Schritte von uns liegt. Anderer kleiner Störungen, die mir gleichwohl ebenso unerklärbar sind, gedenke ich hier nur mit wenigem. So hörte ich in den verflossenen Nächten oft ein ganz unnachahmliches Berühren meiner Fensterscheibe bei geschlossenen Laden, ein sanftes, doch mächtiges Andrängen an die Laden von außen, mit einem gewissen Sausen in der Luft verbunden, während die übrige äußere Luft vollkommen regungslos war. Ferner schon mehrmals dumpfe Schütterungen auf dem oberen Boden, als ginge dort jemand oder als würde ein schwerer Kasten geruckt. Am 6. September, abends gegen 9 Uhr, begegnete Karl Folgendes. Er war, um zu Bett zu gehen, kaum in sein Schlafzimmer getreten, hatte sein Licht auf den Tisch gesetzt und stand ruhig, da sah er einen runden Schatten von der Größe eines Tellers, die weiße Wand entlang auf dem Boden, gleichsam kugelnd, ungefähr 4 bis 5 Schritte lang hinschweben und in der Ecke verschwinden. Der Schatten konnte, wie ich mir umständlich dartun ließ, schlechterdings nicht durch die Bewegung eines Lichts oder dergleichen entstanden sein. Auch von außen konnte kein fremder Lichtschein kommen, und selbst diese Möglichkeit vorausgesetzt, so hätte dadurch jene Wirkung nicht hervorgebracht werden können. In der Nacht vom Sonntag auf den Montag, 14. bis 15. September, herrschte eine ungewöhnliche Stille im Hause. Dagegen fingen am Montagabend die Unruhen schon um 9 Uhr an. Als ich mich mit Karl ohne Licht in den Hausgang stellte, um zu lauschen, vernahmen wir bald da, bald dort seltsame Laute und Bewegungen, namentlich einmal ganz dicht neben uns an der Wand ein sehr bestimmtes Klopfen, recht als geschehe es, unsere Neugierde zu necken. Um 4 Uhr des Morgens aber, als es noch ganz dunkel war und ich hellwachend im Bette lag, geschahen, wie mir vorkam auf dem oberen Boden, 2 bis 3 dumpfe Stöße. Während ich weiter aufhorchte und im Stillen wünschte, dass auch mein Bruder dies gehört haben möchte, kam dieser bereits herbeigelaufen und erzählte mir das Gleiche. Dienstag, den 16. September, abends 10 Uhr, ich war kaum eingeschlafen, weckte mich Klärchen mit der Nachricht, dass, während sie noch eben am Bette der Mutter gesessen und ihr vorgelesen, sie beide durch einen dumpfen, starken Schlag auf dem oberen Boden schreckhaft unterbrochen worden seien. In derselben Nacht erfuhr Karl Folgendes, was ich mit seinen eigenen Worten hersetze. Er schrieb das Ereignis auf meine Bitte mit größter Genauigkeit auf. »Mein Schlafzimmer hat 2 Fenster, und jedes Fenster 2 Laden aus dickem Holze, ohne andere Öffnungen als solche, welche altershalber durch Ritzen und so weiter in demselben entstanden, aber unbedeutend sind. Von diesem Laden waren in der Nacht von gestern auf heute 3 verschlossen, nur einer, derjenige, welcher meinem Bette am nächsten ist, war offen. Durch dieses halbe Fenster und dessen halbdurchsichtigen Vorhang schien der Vollmond hell in das Zimmer und bildete an der Wand rechts neben meinem Bette, wie natürlich, ein erleuchtetes, längliches Viereck. Es war etwa um 3:30 Uhr morgens, als ich aufwachte. Nun bemerkte ich außer jenem Viereck auf der anderen Seite und von mir ungefähr gegenüber, ganz oben, wo die Wand und die Decke zusammenstoßen, einen hellen, runden Schein, im Durchmesser ungefähr 1/4 Fuß. Es schien ein Licht zu sein wie Mondlicht. Ich hielt es auch anfangs dafür, wiewohl es mir etwas sonderbar deuchte, so hoch oben und so isoliert einen Schein zu sehen. Ich schaute nun zu dem offenen Laden hinaus und überzeugte mich, dass dieser Schimmer weder vom Monde noch von einem Kerzenlicht in der Nachbarschaft herrühre. Dann legte ich mich wieder und dachte über die außerordentliche Erscheinung nach. Aber während ich starr meinen Blick darauf heftete, verschwand sie ziemlich schnell vor meinen Augen. Dies fiel mir noch mehr auf, und ich machte mir noch immer Gedanken darüber, als die Stille, die tiefe Stille, die sonst herrschte, unterbrochen wurde und ich ein leises Geräusch hörte, als wenn sich jemand auf Socken von der östlichen Seite des Ganges her der Türe meines Schlafzimmers näherte, und gleich darauf entstand draußen an der Tür ein starkes Gepolter, als stieße ein schwerer Körper heftig gegen dieselbe. Sie wurde zugleich mit Gewalt einwärts gedrückt. Es war kein einfacher Schall, denn es schien, als wenn verschiedene Teile dieses Körpers schnell aufeinander an die Tür anprallten. Ich erschrak tief in die Seele hinein und wußte anfangs nicht, ob ich Lärm machen, läuten oder fliehen sollte. Letzteres wollte ich sogleich nicht, weil ich im ersten Schrecken fürchtete, auf die unbekannte Ursache jenes Gepolters zu stoßen. Ich entschloss mich nun, ein Licht zu machen. Bevor ich aber dies tat, geschah noch Folgendes. Bald nachdem das Getöse schwieg und wieder die vorherige Stille herrschte, erschien der nämliche runde Schein an der nämlichen Stelle wieder, blieb einige Zeit und verschwand dann vor meinen Augen. Während dieser Zeit blieb der Laden, der Vorhang und der natürliche Mondschein rechts an der Wand unverändert. Mit dem angezündeten Licht ging ich sofort in den Hausgang. Als ich aber in diesem nichts Besonderes entdeckte und noch überdies den Hund in den vorderen Zimmern eingesperrt und ruhig fand, überzeugte ich mich, dass hier ein Spukgeist sein Wesen trieb. Heute nun, über Tag, überzeugte man sich durch wiederholte, fast 2 Stunden lang fortgesetzte Versuche, mit sämtlichen spiegelnden und glänzenden Gegenständen des Zimmers und mit Berücksichtigung aller möglichen Standpunkte des Mondes, dass der sonderbare Schein an der höchsten Höhe des Zimmers auch nicht durch Spiegelung hervorgebracht werden konnte, sowie auch aus der Stellung der Nachbarhäuser und anderen Umständen leicht ersichtlich war, dass von dort kein Strahl eines Kerzenlichts an die gedachte Stelle gelangen konnte. Soweit die Angaben meines Bruders. Noch ist aber von dieser unruhigen Nacht das Auffallendste zu bemerken übrig. Meine Mutter erzählte, sie habe zwischen 10 und 11 Uhr ganz ruhig wachend im Bette gelegen, als sie an ihrem Kissen auf einmal eine besondere Bewegung verspürt. Das Kissen sei wie von einer untergeschobenen Hand ganz sachte gelüpft worden. Sie selbst habe mit dem Rücken etwas mehr seitwärts gelegen, sonst hätte sie es wohl mit aufgehoben. Dabei sei es ihr seltsam wunderlich, dass sie weder vor noch während noch nach diesem Begebnis die mindeste Furcht empfunden. Vom 9. bis zum 15. Oktober, in welcher Zeit ich den Besuch meines Freundes M. hatte. Seit kurzem regt sich das unheimliche Wesen aufs Neue, und zwar stark genug. Eine auffallende Erscheinung wurde auch dem Freunde zuteil. Nicht lange nach Mitternacht, das heißt immerhin mehrere Stunden, bevor an ein Grauen des Tages oder an eine Morgenröte zu denken war, sah er an dem Fenster, das seinem Bette gegenübersteht, eine purpurrote Helle sich verbreiten, welche allmählich wieder verschwand, kurz nachher aufs Neue entstand und so lange anhielt, dass M. sich vollkommen versichern konnte, es liege hier keine Augentäuschung zugrunde. Die Geltung dieses Phänomens bestätigte sich in einer der folgenden Nächte durch meine Mutter, die denselben Schein in ihrem Schlafzimmer an der ihrem Bette gegenüberliegenden Wand erblickte. Sogar Klärchen, von der Mutter darauf aufmerksam gemacht, sah ihn noch im Verschwinden. 16. Oktober. Heute Nacht abermals Unruhen im Haus. Ein starkes Klopfen auf dem oberen Boden. Dann war es auch einmal, als würden Ziegelplatten vom Dach in den Hof auf Bretter geworfen. Es ging jedoch kein Wind die ganze Nacht, und morgens konnten wir keine Spur von jenem Wurfe finden. 25. Oktober. In einer der letzten Nächte sah Karl gegenüber dem Fuße seines Bettes eine feurige Erscheinung. Eben als beschriebe eine unsichtbare Hand mit weißglühender Kohle oder mit glühender Fingerspitze einen Zickzack mit langen Horizontalstrichen in der Luft. Der Schein sei ziemlich matt gewesen. Hierauf habe sich ein eigentümliches Schnarren vernehmen lassen. In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober sah meine Mutter einen länglichen, etwa 3 Spannen breiten, hellweißen Schein in der Ecke ihres Schlafzimmers, ziemlich hoch überm Boden und bis an die Zimmerdecke reichend, zu einer Zeit, wo der Mond längst nicht mehr am Himmel stand. 13. November. In der Nacht, etwa zwischen 1 und 2 Uhr, erwachte meine Schwester, wie sie sagt, ganz wohlgemut und setzt sich, um eine Traube zu essen, aufrecht im Bette. Vor ihr, auf der Bettdecke, saß ihr kleines weißes Kätzchen und schnurrte behaglich. Es war durchs Mondlicht hell genug im Zimmer, um alles genau zu erkennen. Klärchen war noch mit ihrer Traube beschäftigt, als sie, mit völligem Gleichmut, ein vierfüßiges Tier von der Gestalt eines Hundes, durch die offene Tür des Nebenzimmers herein und hart an ihrem Bett vorüberkommen sah, wobei sie jeden Fußtritt hörte. Sie denkt nicht anders, als es sei Jolly, und sieht nach, ob er wohl wieder, seiner Gewohnheit nach, sich unter das gegenüberstehende Bett meiner Mutter legen werde. Sie sah dies aber schon nicht mehr, weil er unter dem nächststehenden Sessel ihr aus dem Gesicht kommen musste. Den andern Morgen ist davon die Rede, ob denn auch der Hund, den mein Bruder abends zuvor beim Heimgehen von dem 1,5 Stunden von hier entfernten Eberstadt, ganz in der Nähe dieses Dorfes verloren hatte, nun wohl nach Hause gekommen sei. Klärchen, welche nichts von seinem Abhandenkommen gewusst, stutzte nun auf einmal, fragte und erfährt, dass man im Begriffe sei, den Hund im Pfarrhaus zu Eberstadt abholen zu lassen, wo Karl gestern gewesen und man das Tier vermutlich über Nacht behalten haben werde. So war es auch wirklich. Ein Bote brachte es am Strick geführt. So viel aus dem Diarium, das hier und da von mir ergänzt wurde. Im folgenden Jahr bricht es ab, weil ich schwer und auf lange erkrankte. Schlimmer als im Jahr 1834 ist auch das Spukwesen nachher und bis auf die jetzige Zeit niemals geworden. Vielmehr hat es sich inzwischen seltener, obwohl nicht weniger charakteristisch geäußert. Merkwürdig ist, dass es sich meist gegen den Herbst und im Winter vermehrt, im Frühling und die Sommermonate hindurch wohl auch schon ganz ausbleibt. Der Zeitpunkt morgens früh 4 Uhr ist, nach meinen Beobachtungen, vorzugsweise spukhaft. Sehr häufig endigt auch die nächtliche Störung um diese Zeit mit merklichem Nachdruck. Eine Erfahrung aus neuerer Zeit, welche mein gegenwärtiger Amtsgehilfe, Herr Sattler, in dem mehr erwähnten Zimmer auf der Gartenseite machte, soll hier mit seinen eigenen Worten stehen. Ich war am 29. November 1840 abends um 8:30 zu Bette gegangen und hatte sogleich das Licht gelöscht. Ich saß nun etwa 1/2 Stunde noch aufrecht im Bette, indem ich meine Gedanken mit einem mir höchst wichtigen Gegenstand beschäftigte, der meine ganze Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch nahm, dass er keiner Nebenempfindung Raum gab. Weder den Tag über, noch besonders solange ich im Bette war, hatte ich auch nur im Entferntesten an Geisterspuk gedacht. Plötzlich, wie mit einem Zauberschlage, ergriff mich ein Gefühl der Unheimlichkeit, und wie von unsichtbarer Macht war ich innerlich gezwungen, mich umzudrehen, weil ich etwas an der Wand zu Haupte meines Bettes sehen müsse. Ich sah zurück und erblickte an der Wand, welche massiv von Stein und gegipst ist, in gleicher Höhe mit meinem Kopf 2 Flämmchen, ungefähr in der Gestalt einer mittleren Hand, ebenso groß, nur nicht ganz so breit und oben spitz zulaufend. Sie schienen an ihrem unteren Ende aus der Wand herauszubrennen, flackerten an der Wand hin und her, im Umkreis von etwa 2 Schuh. Es waren aber nicht sowohl brennende Flämmchen, als vielmehr erleuchtete Dunstwölkchen von rötlich-blassem Schimmer. So wie ich sie erblickte, verschwand alles Gefühl der Bangigkeit, und mit wahrem Wohlbehagen und Freude betrachtete ich die Lichter eine Zeit lang. ob sie doch wohl brennen, dachte ich, und streckte meine Hand nach ihnen aus. Allein das eine Flämmchen, das ich berührte, verschwand mir unter der Hand und brannte plötzlich daneben. 3-4 Mal wiederholte ich den nämlichen Versuch, immer vergeblich. Das berührte Flämmchen erlosch jedes Mal, nicht allmählich, und loderte ebenso wieder nicht allmählich sich vergrößernd am anderen Orte auf, sondern in seiner vollen Gestalt verschwand es, und in seiner vollen Gestalt erschien es wieder daneben. Die zwei Flämmchen spielten hie und da ineinander über, so daß sie eine größere Flamme bildeten, gingen aber dann immer bald wieder auseinander. So betrachtete ich die Flämmchen 4 bis 5 Minuten lang, ohne eine Abnahme des Lichtes an ihnen zu bemerken, wohl aber kleine Biegungen und Veränderungen in der Gestalt. Ich stand auf, kleidete mich an, ging zur Stube hinaus, wo ich in der Tür noch die Lichter erblickte, und bat den Herrn Pfarrer, der im vorderen Zimmer allein noch auf war, zu mir herüberzukommen und die Erscheinung mit anzusehen. Allein, wie wir kamen, war sie verschwunden, und obgleich wir wohl noch eine halbe Stunde lang mit gespannter Aufmerksamkeit Acht gaben, zeigte sich doch nichts mehr. Ich schlug nun ein Licht, allein mit diesem konnte ich so wenig als morgens darauf, am hellen Tag, auch nur die geringste Spur an der auch ganz trockenen Wand wahrnehmen. Die vom Herrn Pfarrer aufgeworfene Frage, ob in den vorhergehenden Tagen oder Wochen nicht etwa ein phosphorisches Schwefelholz an jener Wand möchte angestrichen worden sein, musste ich mit Bestimmtheit verneinen. Zu allem Überflusse machten wir indes ausführliche Versuche mit Zündhölzchen, wovon das Resultat jedoch ein von meiner Beobachtung sehr verschiedenes war. Als ziemlich gewöhnliche Wahrnehmung im Hause, die teilweise eben gegenwärtig wieder an der Reihe sind, muß ich in der Kürze noch ausführen, ein sehr deutliches Atmen und Schnaufen in irgendeinem Winkel des Zimmers, zuweilen dicht am Bette der Personen, ein Tappen und Schlurfen durchs Haus, verschiedene Metalltöne, als ob man eine nicht sehr straff gespannte Stahlseite durch ein spitzes Instrument zum Klingen oder Klirren brächte, als ob ein Stückchen Eisen, etwa ein Feuerstahl, etwas unsanft auf den Ofen gelegt würde. Ferner Töne, als führe jemand 2 bis 3 heftige Streiche mit einer dünnen Gerte auf dem Tisch. Auch ein gewisses Schnellen in der Luft. Dann Töne, wie wenn ein dünnes Reis zerbrochen oder besser ein seidener Faden entzweigerissen würde. So unterhielt ich mich eines Abends bei Licht und bei der tiefsten Stille mit einem meiner Hausgenossen allein in jenem Gartenzimmer, als dieser Ton in einer Pause des Gesprächs zwischen unseren beiden Köpfen mit solcher Deutlichkeit sich hören ließ, dass wir zugleich uns lächelnd ansahen. Zum ersten Mal, wie man hier sagt, wurde der Spuk im Pfarrhaus unter dem Herrn Pfarrer Leirer 1811 bis 1818 ruchbar. Am lebhaftesten war er unter Herrn Pfarrer Hochstetter 1818 bis 1825, der mir die auffallendsten Dinge erzählt hat. Auch nachher, noch zur Zeit des Herrn Pfarrer Eheinwald, war er um vieles stärker als bei mir. Ich schließe mit der Versicherung, dass ich bei all diesen Notizen ein jedes meiner Worte auf das Gewissenhafteste abwog, um nirgend zu viel noch zu wenig zu sagen und alle Zweideutigkeit zu vermeiden, besonders auch, dass ich, was die Angaben anderer betrifft, in der Wahrheitsliebe und Urteilsfähigkeit der angeführten Hausgenossen nicht im geringsten zu zweifeln Ursache habe. Clever Sulzbach im Januar 1841. Eduard Mörike, Pfarrer. Ende von Der Spuk im Pfarrhaus zu Clever Sulzbach von Eduard Mörike. Gelesen von Hokus Pokus. Wie der Verrat nach Russland kam,